Dialog 2. Wir hätten gern Informationsmaterial über Córdoba. Bitte sehr. Hier ist ein Stadtplan mit den wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Ist die Synagoge sehenswert? Ja, sicher. Und ganz in der Nähe ist das Denkmal von Maimonidas. Und was würden Sie noch empfehlen? Auf jeden Fall sollten Sie die Moschee und den Palast Alcázar besichtigen. Sind Sie auch an Ausgrabungen interessiert? Ja, sehr. Dann sollten Sie aus Córdoba hinausfahren und Madinat al-Zahra besuchen. Das ist ein wunderbarer Ausflug. Moment, ich gebe Ihnen eine Karte von der Umgebung.